Unser schönes Intro, da ist heute auch ein wichtiger Sound drin gewesen, und zwar das Ploppen von Weinflaschen. Auch die haben wir heute vor uns stehen. Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Samstag, der 17. Februar 2018. Maha und ich sitzen im Phonodrom. Genau. Grüß dich, Maha, wie geht's dir? Hallo, Eckwitz. Ja, mir geht's eigentlich gut. Ist irgendwie, sind gerade die Semesterferien ausgebrochen. Ich habe noch ein Blog-Seminar gemacht und in der letzten Woche war ziemlich durch, also mal 8 Stunden am Tag lehrt. Dann ist man angestrengt, muss man wirklich sagen. Vor allen Dingen musst du abends natürlich dann auch die Büroarbeit erledigen. Das bleibt ja auch nicht aus. Ja, und das ist jetzt hier sozusagen mein erstes richtiges Ferienwochenende. Das heißt, ich bin tiefenentspannt und freue mich auch auf den sehr guten Wein. Denn wir haben gerade noch Winter. Wir haben ja im Winter so ein bisschen das Podcasten vernachlässigt. Mhm. Leider, wir wollten auch auf dem Kongress podcasten, aber das stellte sich dann doch etwas schwieriger heraus, als wir zunächst dachten, weil das Sendezentrum doch extrem verkleinert worden war und auch eben nicht mehr diese Bühnensituation, was ich sehr bedauert habe, denn ich finde dieses Live-Podcasten mit Bühne einfach auch interessant. Ja. Naja, und dann hatten wir auch genug anderes zu tun. Und der Kongress war auch super. Also ich muss echt sagen, Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Vor allen Dingen ist es jetzt gar nicht mehr so dieser Vortragskongress, sondern was sonst so passiert. Es ist einfach ein Indoor-Camp mehr. Und das hat mich eben doch mehr in Anspruch genommen, auch positiv, weil ich so viele Sachen gesehen habe und gemacht habe und irgendwie da, ne, also ein paar Sachen hervorheben. Chaos West, da war ganz toll. Also warst du da eigentlich dabei, als wir beim Chaos West waren? Nee. War ich denn nicht mit dir unterwegs? Was haben wir denn gemacht, glaube ich? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Wo es dann noch Kölsch gab? Nee, da war ich nicht mehr dabei. Da war ich mit einem von, sozusagen von unseren Aktiven. Dabei, warst, ne? Du? Ach ja, da warst du. Du warst ja immer aushäusig. Genau. Du hast ja deine ganzen Kumpel da besucht. Ja. Ja, dann verpasst man natürlich die Highlights. Und ich war eigentlich von jemandem aus Darmstadt eingeladen worden zum Waffeln essen, weil die da so eine Waffelbackstation aufgebaut haben, auch sehr lecker. Und dann habe ich erst das Chaos West entdeckt, sozusagen am dritten Tag. Das kam mir dann auch ein bisschen, also an den Nullten rechne ich mehr mit, also am zweiten Tag. Das war leider auch ein bisschen spät eigentlich. Es war sogar der dritte Tag, also war ja dann nur noch, ja, vierter Tag war schon Schluss. Also es war am dritten Tag doch erst, und zwar am Abend. Und das habe ich dann auch so bedauert, denn die haben noch also eine riesen eigene Bühne da gehabt. Ach so, du meinst die Vortragsbühne? Toll. Ja, das war toll, das ganz stimmt, toll. Ja. Oh ja, und nicht nur das, also ich meine, diese Waben fand ich zum Teil toll, da habe ich ja auch ein bisschen gepodcastet auf Esperanto, also für die Leute, die das genau kennen, gern Punkto. Und trotz des ganzen emsigen Umgewusels da, war das doch dann recht still in diesen Waben. Weil das gut isoliert war. Ja, und den ganzen Roboter-Sachen und so, ach, da hat man auch viel Zeit verbringen können. Also wie gesagt, ich war ganz, wie sagt man so, overwhelmed. Mhm. Also das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und dann sind wir halt einfach nicht mehr zum Genusscast gekommen. Und dann hatten wir auch irgendwie keinen Slot. Und naja, genau, wie auch immer. Das holen wir jetzt nach. Und weil Winter ist, haben wir uns gedacht, jetzt mal Rotwein aus dem Winter. Und wir hatten ja auch schon berichtet, wir haben diverse Premium-Pakete. Das kann man auch immer empfehlen. Und heute haben wir einfach mal hier so ein Premium-Paket aufgemacht. Weinkeller der Bayer Gastronomie. Und da haben wir Weine raus. Und dann ist noch einer unbekannter Herkunft. Ich glaube, ja, wie gesagt, aus meinem deinen Beständen, aus meinem Sonderform. Sehr interessanter, nämlich aus Israel, von den Golanhöhen. Und also auch spannend. Ich würde fast sagen, naja, das ist jetzt schwierig zu sagen, mit welchem man anfängt. Also ich glaube fast, dass wir mit dem Norditalienischen anfangen sollten. Also erst quasi in den gewohnten Gefilden sich unter... Ja, ich würde sagen, wir machen das mal immer exotischer. Wobei die Frage sich stellt, was exotischer Portugal ist. Oder Italien. Portugal oder Italien. Ich würde sagen Italien, Portugal und dann den Exoten, oder? Ja, genau. Ich glaube auch. Ja, also dann fangen wir an mit dem ersten Wein. Seine, willst du noch irgendwas vorher? Nee, ich wollte nur Hinweis geben, wenn jemand wissen möchte, welche Weine wir gerade trinken, werden natürlich später in den Shownotes verlinkt sein. Aber es gibt schon ein Foto auf unserem Instagram-Account, Genusscast. Und auf unserem Twitter-Account gibt es das Foto auch schon zu sehen. Ja, kann ich das ja sogar mal retweeten. Ja, das ist ja schon getan. Ja, aber ich noch nicht. Genau, kann man das sehen. Die Weine sind auch alle nachkaufbar. Wir haben gerade mal geguckt. Sind alle verfügbar. Alle noch zu haben. Wobei, der dann für den Golanhöhen kommen wir jetzt auf den 2015er, glaube ich, wenn man den nachkauft. Die sind auch alle relativ hochpreisig, also es lohnen sich halt diese Weinpakete. Da habe ich jetzt, glaube ich, 30 Euro bezahlt. Und diese Weine kosten beide jetzt, wenn man sie kauft, 25 bis 26 Euro. Das sind also 50 Euro. Und ich hatte noch einen dritten dabei und das Ganze für, ich glaube, 36 Euro bekommen. Also irgendwie 30% war so die Ersparnis immer, gell? Das ist wirklich eine gute Ersparnis und man kommt eben auf außergewöhnliche Weine. Genau, man hat mal was zu probieren, was man vielleicht sonst auch nicht kaufen würde, oder? Wir müssen davon ausgehen, also jeder unserer Weine, die wir jetzt haben, ist jetzt bei etwa 25, 26 Euro. So. Genau. Ja? Aber ist ja kein Garant für guten Wein, das ist auch teilweise. Das ist ja nicht, das ist ja die große Überraschung. Das werden wir jetzt sehen, ob das... das gut ist. Und wieso finde ich jetzt hier unsere Sachen nicht? Da muss ich mal nach Genussgast suchen. Ja, such mal nach Genussgast. Also ich denke, das ist alles schon sehr außergewöhnlich, was wir hier haben. Und da ist es. Da kann ich es auch retweeten. So, ich kann ja mal auf die italienische Flasche mal beschreiben, was denn so hier zu sehen ist. Der erste italienische Rotwein. Was für eine Sorte ist denn das? Da steht er ganz dick drauf. Ich kann es nicht lesen. Nebbiolo steht ganz dick. Ah, stimmt, genau hier. Ja, genau, richtig, in der Mitte. Ja. Okay, es ist eine 0,75er Flasche, logischerweise. Klassisches Etikett. Das Papier vorne drauf ist so ein bisschen auf, also ist nicht ganz weiß gehalten, ist so ein bisschen auf alt aus, mit einem Logo, was in Silber zwei Löwen abbildet, die in Mitte ein Wappen sozusagen greifen mit einer, was rot ist, mit einem A drauf, und auf diesem Wappen steht nochmal ein Weinglas. Die restliche Beschriftung des Weines, der Weinflasche, ist eher in Schreibschrift gehalten, auch sehr ungewöhnlich. Und natürlich die Pflichtangaben sind in Druckschrift drauf. Ist ein Rotwein mit 14% Volumenalkohol und aus Italien. Ganz interessant ist, der hat kein Barcode und gar nichts drauf. Also auch die Rückseite dieser Flasche ist nicht beschriftet. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Die anderen haben auch jeweils Barcodes. Hier kann man. Genau. Ah nee, der Israelische hat einen Barcode, der andere hat einen QR-Code. Genau. Der aus Portugal. Und sie haben übrigens alle 14, beziehungsweise der Israelische sogar 15% Alkohol. Mhm. Alle. Sehr schwer, aber gut, für Rotwein ist das ist okay, nicht. Genau. Was mich jetzt wundert natürlich ist, der ist aus 2015, wie gesagt, hat keinen Barcode drauf. Das heißt, wie wird er im Einzelhandel verkauft? Ist der dann das separat ausgezeichnet? Ist der nur zu beziehen über, aber sie verkaufen ja auch selber. Also ich kann ja kurz sagen, es kommt dieser 2015er Nebbiolo, ist aus den Langhe, das ist eins der Anbaugebiete des Nebbiolo. Der Nebbiolo wächst nämlich nicht überall. Das ist ein sehr anspruchsvoller Wein. Der braucht Sonne und braucht Kalkmergelböden und auf anderen Böden kommt er einfach nicht. Mhm. Das heißt, das ist schon ein bisschen Problem. Also aus dem Piemont, Langhe ist die Gegend, die ist auch schon wieder relativ flach, wo Piemont natürlich auf der Fuß der Berge, da wird es auch schon hügelig. Und dort von der Azienda Agricola Elio Altare. Der ist, hier steht, der sei Pionier der jungen Kellerwirtschaft. Aber er selbst macht das schon offenbar seit 50 Jahren, also auch schon etwas länger. Und ist also besonders dafür eben ausgezeichnet, dass er unter naturnahen Bedingungen die Weingärten bewirtschaftet. Mhm. Und dann das Ganze in neuen Eichenfässern im Keller reifen lässt. so dass, das ist auch nochmal eine Besonderheit hier, die sind schon früh genießbar. Also okay. 2015 ist tatsächlich schon das Jahr, was man jetzt genießen kann. Das ist bei Rotwein ja nicht immer so. Da das muss stimmt, man ja, ja unter Umständen sehr lange warten, bis der, warten, bis der genau nachgereift ist in der Flasche. Ich habe auch über dem YOLO das in die Shownotes gepackt, die Wikipedia-Seite, aber natürlich habe ich hier noch mehr Informationen als in der Wikipedia stehen. Also der Nebbiolo ist höchstwahrscheinlich die älteste Rebsorte in Piemont, also schon ganz alt. Hier ist natürlich das widersprüchlich. Auf der einen Seite hat man von 1522 einen Beleg, wo sie Nebilium heißt, die Rebsorte, also mit einem lateinischen Namen. Gut, 1522 wurde eben alles noch lateinisch geschrieben, aber es ist natürlich neues Latein. Und dann steht hier, der Name von Nebbiolo geht auf das italienische Wort für Nebel, Nebbia, zurück, wenn sie vorher Nebula, das lateinische, also Nebula dann ja natürlich, und nicht auf das italienische Wort, das ist ein bisschen komisch geschrieben. Tatsächlich, also Nebel. Warum das so heißt, kann man sich vielleicht vorstellen, das ist ja jetzt verlinkt, wenn man sich diese Rebsorte mal anschaut, die sieht eben schon von außen so ein bisschen neblig aus. Da ist so ein Belag drauf. Das ist allerdings noch nicht der Mehltau, obwohl sie für den echten Mehltau anfällig ist. Das ist eben das Problem. Die Traube ist ganz schwierig. Es ist ein bisschen resistent gegen den falschen Mehltau, aber gegen den echten ist sie anfällig. Was man da sieht, das ist offenbar die sogenannte Grauschimmelfäule. Und die ist wohl auch erwünscht. Genau, die ist gut. Und die sieht man drauf. Und deshalb sieht das ein bisschen vernebelt aus, ne, das Ganze. Also ganz auffällig, diese Weinrebe. Aber wie gesagt, das ist eine edle Weinrebe und eine, die nicht nur edel ist, das ist allein ja noch nicht, ist sie eben auch sehr, sehr anfällig und sehr schwierig anzubauen. Also nur auf diesen Böden. Und enthält auch Tannine, obwohl das gar nicht jetzt so, das ist ja nur leicht hügelig und nicht richtig, die Lange sind ja nicht so richtig Bergland. Und in der Wikipedia steht sogar, dass der Wein sogar noch früher erwähnt worden ist. Es ist vom 13. Jahrhundert die Rede und hier ist von 1522 die Rede. Also offenbar gibt es das da schon länger, aber das ist ja bekannt, da hat man ja die entsprechenden Funde, dass hier schon sehr früh Wein angebaut worden ist in Piemont. Und und dann schauen wir mal, was er zu bieten hat. Ich lese in der Wikipedia, dass natürlich die Region auch dominiert ist durch den Haselnussanbau ja, und ist wohl die Hauptstadt des Trüffels. Habe ich. In Norditalien, Piemont, wird Trüffel. Kann man Trüffel finden. Aber ich glaube, mehr Trüffel gibt es noch in Mittelitalien als dort. Aber wie gesagt, kann man so. Oh, also riechen tut toll. Farbe ist tiefrot. Tiefrot. Also wirklich kann man so sagen. Sehr, sehr tiefrot. Gerade bei unserem intensiven Licht bleibt es rot. Genau, wir haben ja so eine Tageslichtlampe hier im Studio, dass uns das Arbeiten bedeutend vereinfacht, weil wir natürlich dann mit gutem Licht du auch länger wach bleiben kannst. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Es gibt ja immer mal Kritik daran, dass es bei uns so hell ist. Aber es ist natürlich schon gut. Ja, mal uns richtig gute Leuchtstoffröhren, die richtige Farbtemperatur haben und die richtige Leuchtkraft haben, besorgt. Ja, ich finde das schön, ja. Also mich würde es wirklich sehr ärgern, wenn wir das aufgeben müssen. Mhm. Wir sind ja gerade so ein bisschen vom Auslauf. Also unsere Hauptmieter, wo wir das untergemietet haben, die müssen hier raus, weil sie sozusagen sich beruflich neu orientieren. Und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Müssen wir mal überlegen. Genau. Vielleicht gibt es ja da andere Möglichkeiten. Ja, wir müssen das alles ausloten. Aber es könnte passieren unter Umständen, dass wir räumen müssen. Und also wie gesagt, ich würde das schon vermissen, weil ich war jetzt auch nicht oft hier. Also ich habe ja im Januar zweimal gepodcastet, nur weil ja mit dir kein Termin zu kriegen. War ja krank und so, ja. Also ihr müsst wissen, Eckbiet hatte die Männergrippe und war ausgefallen. Und außerdem hat er auch noch eine Freundin, die ihn sehr in Anspruch nimmt. Und von daher sind wir gar nicht zum Podcasten gekommen, was ich sehr bedauere. Ja, aber definitiv. Ich bin auch eigentlich immer gerne hier. Ja. Das ist eigentlich angenehm. Und das Umfeld ist halt so schön. Genau. Na, wenn ich dann mal alleine auch hier bin, weil ich irgendwas arbeiten will, dann gehe ich schräg gegenüber in der Woche mal zum holen mir da Kuchen und so. Das ist einfach hier auch an sich schon eine genussorientierte Lage. Definitiv. Und mittlerweile ist ja hier drin ja wirklich auch schön ausgestattet. Das heißt, richtig gemütlich. Na, wir haben immer noch keine Hall. Ja, okay, gut. Aber da gucken wir mal noch. Da gucken wir mal noch. Ja. Gut. Ja, und wir haben viel Wein. So, aber jetzt? Probieren wir mal. Probieren? Aber vom Geruch ist er. Vom Geruch ist er schon sehr beerig, finde ich. Aber nicht sehr intensiv, finde ich. Also er riecht sehr leicht. Also du merkst jetzt nicht, die Teine, die steigen dir nicht direkt in den Kopf rein. Aber wenn du so ein bisschen im Glas bewegst, dann siehst du, wie der Alkohol, nicht Teine, Tannine. Tannine, Entschuldigung. Wie hier die Schnieren sich bilden, also das Alkoholische kann man schon sehen. Interessant. Ja, interessanter Geschmack. Lass mich mal kurz überlegen. Nach was schmeckt der? Also mir mich erinnerte ein bisschen an Käse, nicht weil der Geschmack so ist, sondern weil es so ein typischer Wein ist, den man gerne trinkt zu Käse. Und deshalb kommt bei mir sofort im Gehirn, das ist halt alles vernetzt, kommt halt sofort, also von meinem geistigen Auge erschien sofort ein Käse. Ich habe jetzt auch super Käse wieder in Berlin kannst du Sachen kaufen, das denkt man gar nicht. Ich finde, der ist im Abgang sehr lange. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen wirken lassen. Man merkt so richtig, wie er sich seinen Weg nach unten baut. Oh, ich finde ihn gut. Ja, vor allen Dingen, also ein bisschen Tannin schmeckt man, aber er ist sehr beerig, finde ich. Also er ist gar nicht so, also das Tannin hat nicht so ein, also schlägt nicht so durch, ist nicht so bitter. Tannin ist ja Gerbsäure, das verleiht dem Rotwein gerade auch so diesen, man sagt besser herben, nicht bitteren Geschmack. Aber dieser ist ganz mild und hat so einen fruchtig-beerigen Geschmack, also gefällt mir ausgesprochen gut. Ist auch so ein Rotwein, wenn du jetzt so einen Schluck nimmst, der erfüllt dich nicht ganz so mit so einer Wärme und so einer Müdigkeit, also er ist so ein bisschen frischer. Der ist frisch, das stimmt. Also nicht so ein, ist kein vom Kaminwein. Ja, nun haben wir hier auch die ideale Weintemperatur. Ja. Also der Wein ist hier... lagert hier bei klösterlichen 18 Grad. Also den kann man so wegtrinken und der ist nie zu warm. Denn das ist immer das Problem. In Deutschland sagt man immer Rotwein, bei Zimmertemperatur. Aber unsere Zimmer sind halt so hochgeheizt. Genau. Und du willst keinen Wein trinken, der 24 Grad warm. Nein, willst du nicht haben. Und dann kannst du leicht Tee trinken. Ja. Also man will es schon ein bisschen frisch haben. Und du hast nicht die Möglichkeit, wenn du den Kühlschrank stellst, sofort zu kalt. Außer man hat natürlich das Privileg, wie ein Weinkühlschrank. Wir sind ja hier super ausgestattet. Aber der ist jetzt auf Weißwein eingestellt. Ich weiß, ja. Gut, wir lagern ja auch Weißwein hauptsächlich drin. Ja. Das andere ist ja, nutzen wir den Vorteil der Kammer aus, der halt Temperatur... Na, uns wurde ja vorgeworfen, wir machen zu wenig Rotwein. Jetzt machen wir Rotwein. Genau. Sogar international. Also kann sich jetzt keiner mehr beklagen. Ach, du hast die Gesundheitswarnung. Ach so, stimmt. Ja, genau, die Gesundheitswarnung. Wir trinken natürlich heute Alkohol. Ist natürlich nur in kleinen und in, wie gesagt, naja, wie soll ich am besten sagen, in Mengen natürlich zu konsumieren, die natürlich gut sind und nicht zu überkonsumieren. Wir wollen hier keinen zum Alkohol verleiten, darum probieren wir ja für euch diese Weine. Wer natürlich da Spaß dran findet, soll natürlich dann auch mit dem Alkohol sehr sorgsam umgehen und es hat ein Genussmittel. Und Alkohol ist auch in großen Mengen einfach auch schädlich für den Körper. Genau. Ja. Aber ich finde, mit dem Geschmack dieses Weines. Also ganz toll. Toll. Also ich glaube, jeder Euro an den 25 Euro ist gut. Also wir haben ja billiger bekommen. Also für uns nur noch. Also nicht mal 15 Euro. War gut angelegt. Also richtig toll. Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Rotweintrinker. Nee, ich auch nicht, aber kann ich mich dran gewöhnen. Genau, dann kannst du auch mehr als ein Glas trinken. Das ist so ein. Weil der eben so beerig ist, eben auch und also fruchtig und frisch und irgendwie also ganz untypisch für einen Rotwein, weil eben auch die Tannine nicht so durchschlagen. Also ein bisschen ist da drin, man merkt das, wenn man da ein bisschen. Also, no, das ist halt ein bisschen bitter. Hoffentlich war das der richtige. Ja, war der richtige. Hast du den Korken dazu? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, oder? Ja, das ist der. Das ist der? Weil da das Logo nochmal drauf ist. Ist das Logo nochmal drauf, ja. Aha, und der ist gewachst, genau. Deshalb wirkt er von außen ein bisschen wie Kunststoff, gell? Kunststoff, aber er ist keiner, man merkt es am unten und oben. Und ist auch ein echter Korken. Mhm. Ist irgendwie zusammen gepresst, ja. Gepresst. Also ganz häufig wird mittlerweile ja. Hier ist ja dieser eine Riss drin. Der wäre ja nicht drin, wenn das Einzelbestandteil. Man sieht es ja hier ganz gut, das ist der Portugiese. Mhm. Dann sieht man halt, dass oben und unten sozusagen ein Deckblatt des Korkens ist und in der Mitte ist im Prinzip nur Presskorken. Das sieht man natürlich dann hier ganz gut. Was mich gerade wundert, weil das ist ja vom Portugiesen und gerade die ganzen Korken, ja gut, genau, haben alles abgefackelt. Ja, ja, das ist halt das Problem. Ja, und das ist hier ein sehr schöner Korken auch. Gehört ja auch dazu, wenn ich 25, 26 Euro für einen Wein ausgebe, dann muss auch eigentlich alles stimmen. Ja, also ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn jetzt ein Schraubverschluss drin gewesen wäre. Ja. Du weißt ja, mit den heutzutage mit den modernen Schraubverschlüssen oder auch ein Glaskorken. Kann nicht mehr so nachreifen, aber der ist ja eben auch, das ist ja so ein Frühreifer, genau, den wir schon gehört haben. Kannst du ja direkt konsumieren, das heißt also auch da könntest du einen Korken nehmen, der dicht macht. Und vergiss natürlich nicht, dass du bei dem Glaskorken, aber auch bei dem Kunststoffkorken natürlich auch Eigenschaften mit einbauen kannst, ja, wie viel Luft der ziehen soll. Also du kannst das ganz, ganz fein regeln. Genau. Also das heißt nicht bei den Korken, dass die dicht sind, sondern dass du auch eine gewisse Dichtheit da auch vorgeben kannst, wie viel Sauerstoff nach wie vor an den Wein dran kommen darf. Also das kannst du designen, wie du möchtest. Also die Möglichkeiten gibt's. Also kannst du natürlich feiner regulieren als beim Echtkorken, weil du weißt natürlich nicht beim Echtkorken, ob er irgendwie springt, faulig wird, auf der einen Seite irgendwie, was weiß ich, eine Feuchtigkeit zieht oder sonst irgendwie was. Das ist halt immer so ein Risiko, hm, bei den Naturprodukten. Genau. Also ich empfehle natürlich nicht die deprecated Version, ich muss das auch nochmal, sondern die enhanced Version, denn da gibt es auch nochmal einen Artikel über Nebbiolo in der enhanced Version der Wikipedia. Und da werden wir nämlich jetzt auch mal richtig aufgeklärt, weil es ja hieß, es ist so alt, hier 1522, Pustekuchen. Also erstmal steht hier auch das, der dialektale Name, das finde ich auch schon mal gut, dass wir das machen, dem Jeu heißt der in der Region. Und hier steht, dass man durch DNA Untersuchungen herausgefunden hat, oder es ist naheliegend, dass er gar nicht aus Piemont kommt, obwohl es eigentlich mehr mit Piemont verbunden wird, sondern möglicherweise aus der nahegelegenen Lombardei, also der Nachbarregion. Und dann steht hier auch, dass schon Plinus der Ältere im ersten vorchristlichen Jahrhundert von dem besonderen Wein dieser Region geschwärmt hat. Er hat dann nicht den Namen der Rebsorte genannt, aber er hat sie beschrieben und die Beschreibung passt zum Nebbiolo. Und die erste Erwähnung, und zwar jetzt nicht so komisch wie hier auf dem Beiblatt von der Bayer Gastronomie, sondern hier mal, das klingt mir deutlich überzeugender, was in der Wikipedia steht, eben auch mit Beleg und so, 1268 unter dem Namen Nebbiolo in der Nähe von Turin. Ja, also das ist also tatsächlich auf jeden Fall dann, also ab 1268 können wir sagen, gibt es den Wein schon, und zwar kommt sogar der Name wahrscheinlich gar nicht von Nebel, jetzt wird es nämlich deutlicher, sondern von Nubiola, also eigentlich dann von Wolken, das kleine Wölkchen. Ah, okay. Aber ist so ähnlich, ja, aber immerhin. Und da wurde immer Wein angebaut, auch in großen Mengen, mit dem berühmten Einbruch im 19. Jahrhundert durch die Rebler aus Phylloxera. Weil die haben wir ja schon, glaube ich. Über die haben wir schon gesprochen. Genau. Also wirklich sehr interessant und wirklich auch toll. Also ein toller Wein. Nicht gedacht. Ich habe jetzt mal unsere Lieblings-App mal wie Vino mal konsultiert. Ach ja, das finde ich auch. Zu der Geschichte. Da gibt es gerade so ein Rating, wo drin steht: Among the top 2% of all the wines in the world. was auch immer damit gemeint wird. Wir haben gleich noch einen, der das auch hat. Okay. Wirst du gleich noch sehen. Wir haben heute die Top-Weine. Oh. Die weltweit Top-Weine. Und ich darauf hingewiesen, ist mein erster italienischer Wein, den ich bewertet habe. Gut, ich trinke natürlich auch sehr, sehr viel regionalen Wein. Dementsprechend habe mich jetzt auch wie Vino darauf hingewiesen, dass ich mal was anderes getrunken habe. Mhm. Aber was die Reviews sind, es beschreibt genau das, was wir gesagt haben. Die sagen, es ist ein leichter Rotwein, einfach zu trinken, sehr bärig. Hat also wirklich sehr, sehr smooth und dass die Tannine halt wirklich sehr. Oh, ich habe hier, bin einem Irrtum aufgesessen, übrigens bei den Preisen. Nochmal bei hier nachgeschaut. Also im Gegensatz zu den anderen, die wirklich alle 25, 26 Euro kosten. 16,90 genau. Bei Vino Durchschnittspreis. Was natürlich der Durchschnittspreis ist. Aber dann passt es auch besser zu dem Gesamtpaket, wofür ich ja nur 36 Euro bezahlt habe. Das kann ja nicht sein. Oder ich kann nochmal nachgucken, ob das stimmt. Aber ich glaube schon. Das hätte mich dann auch etwas gewundert, wenn die alle so teuer sind, hätten wir ja mehr gespart als nur 30%. Aber ja gut, trotzdem, also jeden Cent ist der Wert, ja, definitiv. Also, und tatsächlich, dieses Paket war dazu auch noch teurer. Das hat nämlich 49,58 gekostet. Okay, also das hat 49,58 gekostet für drei Weine. Zwei davon trinken wir heute. Aber kann man immer nichts sagen. Also finde ich sehr lecker, sehr lecker. Mhm. Ich werde ihn auch jetzt mal gleich bewerten. Habe ich auch schon bewertet. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Ausgezeichnet, wirklich. Also ich finde ihn auch dann, wenn der jetzt wirklich Durchschnittspreis 16,90 Euro ist für den 2015, ist der wirklich, ich finde es immer schwer, einen Wein zu finden, einen Rotwein zu finden, wo man mehr als ein Glas trinken kann, der nicht so schwer ist, aber dennoch die schönen Rotweineigenschaften auch hat. Mhm. Und das ist bei dem erfüllt es zu 100%. Mhm. Ist trotzdem, also ist er fruchtig, ist er trotzdem trocken, das ist sehr angenehm. Gerade bei so Jugendrotweinen, die sind ja relativ flach meistens. Ne? Du trinkst den und hast im Abgang so diesen Wassereffekt. Denkst du, war da jetzt was? Nimmst noch einen Schluck. Und dann dieses lang anhaltende Vollmundige haben eigentlich relativ wenige. Jetzt in dieser Altersklasse. Das ist aber bei dem definitiv vorhanden. Das ist sehr schön. Macht ihn schon so was sehr Besonderes. Ja, macht was sehr Besonderes, finde ich auch. Also den werde ich mir auf jeden Fall merken. Also das ist wirklich mein erster Nebbiolo, den ich hier bewertet habe. Ist aber nicht der erste, den ich getrunken habe. Übrigens viele, viele Bewertungen, das muss man auch sagen. Das ist ja auch eher untypisch. Und ich weiß nicht, kann man denn hier nicht Weine irgendwie auch markieren, dass man die wieder trinken will? Kannst du? Wie mache ich das denn? Wenn du auf der App bist und auf dem Wein bist, dann sagst du... Bin ich jetzt gerade? Wishlist. Ja, Wishlist, genau. Ja. Okay, nicht, dass mir den einer schenkt, aber ja, kann man auch. Würde ich auch nehmen. Genau, das ist der. Kannst du dafür. Genau. Der geht ganz ausgezeichnet. Mhm. Also, er wird sogar noch. Man merkt sogar noch jetzt, wenn man der ein bisschen im Glas war, entfaltet er sich auch noch mal ein bisschen. Die schreiben hier, ich habe mal geguckt, was sie sagen, wie Wiener zu Food Pairing. Da will ich jetzt, glaube ich, nicht mitgehen. Sie sagen Beef, Lamb, Deer. Aber es ist, glaube ich, der ist für einen Steak ist der zu schwach. Der ist zu schwach, würde ich auch sagen. Also Der ist dafür zu schwach. Also Käse, ich habe ja gleich mit Käse dazu geschrieben. Mhm. Also bei Käse würde ich wirklich sagen, da ist der ideal. Ich muss nochmal in die Bewertung reinschreiben, dass der fürs Food Pairing meiner Meinung nach für Beef nicht geeignet ist. Das würde ich auch sagen. Nee, ich glaube nicht, dass der gut geeignet ist für Beef. Also insbesondere Lamm. Also wenn das ein bisschen intensiver ist, kannst vergessen. Dann ist das, dann ist der Wein erschlagen. Da kommt das alles nicht mehr so durch. Aber ich finde, der ist auch, also für einen Rotwein auch sehr gut alleine zu trinken. Ja. Und er ist vor allen Dingen, glaube ich, für Käse gut. Ja, die haben ja auch entsprechend Fruit. White Wine-like, genau. Das ja, hast du stimmt. Ja, gesagt. Ja, also ist. Ich habe jetzt mal geguckt, was das Weingut noch so an Wein produziert, in welcher Qualität. Und da gibt es wirklich ein paar. Also seine Weine sind nicht schlecht bewertet. Also der macht seinen Job scheinbar ganz gut. Mhm. Ja, gibt ja auch eine schöne Webseite, die ich verlinkt habe. Mhm. Kann man die ganze Familie noch sehen vorne. Aber ja, macht alles einen guten Eindruck. Und ja, also kann man wirklich, und hier sind sie ja auch voll des Lobs bei Bayer. Mhm. Wie gesagt, Pionier der jungen Kellerwirtschaft steht hier, naturnahe Bedingungen und angesichts seines hohen Arbeitsaufwandes ist es kaum vorstellbar, dass der Winzer nach fast 50 Erntejahren frühere Ankündigungen bald mit der Weinerzeugung aufhören zu wollen, rasch wahr machen wird. Ja. Gut, da frage ich mich, warum macht er sich dann so eine aufwendige Traube? Mhm. Ja, also man könnte bestimmt auch einfacher ja, einfacher produzieren, ja? Der will eben auch Qualität haben. Hier bei Vivino vielleicht sollten wir den da tatsächlich auch verlinken mal. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier finde. Das kannst du nur über die Webseite machen, das ist ganz Webseite. Ja, da müsste ich das jetzt auf der Webseite finden, aber da ist halt auch ein schönes Foto, wo man sich diese sanfte Hügellandschaft, also das ist wirklich sehr schön. Mhm. Da ist auch direkt eine Wolke hinter dem Hügel. Genau, passt ja. Also das mit dem, also das ist die Hügellandschaft der Lange, natürlich in die Biole gibt es auch anderswo in Piemont. Und da sieht man halt dann auch noch die Wolke hinter dem Hügel, wo man dieses also Nubiolum eben sehr schön erkennen kann. Also die Herkunft des Namens. Also wirklich gut. Great value for money. Ja. Mhm. Das ist es. Und da steht irgendwo, dass er zu den Top-Weinen gehört. Das habe ich noch irgendwo gesehen. Das stand irgendwo, ja. Stand bei dem anderen. Bei Wine Ranking, guck mal, steht es dabei. Ah, da unten. Ja, ja, ja. Jetzt sehe ich es auch. Ja, ja. Mhm. Heike Larsson. Aber top aus dem Lange und sogar top in der Welt. 1%. Ja. Was hast du? Was willst du gerade sagen? Heike Larsson, die ist hier eine Weintesterin aus der Pfalz, der ich auch folge und hier mal herzliche Grüße mal ausrichten möchte. Die hat auch probiert. Die hat eigentlich auch ein ganz gutes Verständnis für Weine. Mhm. Und sie hat auch gesagt, das ist einer, der sehr, sehr zu empfehlen ist. Naja, auch wenn du das gesamte Bewertungsschema anschaust, es gibt ja viele Bewertungen. 128 geben dem 4 Sterne. Mhm. Und insgesamt sind praktisch alle Weinwertungen in den oberen, also 5 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne. 15 mal 5 Sterne, 30 mal 3 Sterne. Mhm. Und nichts Schlechtes dabei. Also das heißt ja, dass der, also ich meine, man kann über die Bewertungen bei Vivino ja streiten, aber man sieht ja, dass es oft nicht so gut ist und dass eben auch dann auch immer mal Leute auch schlechte Bewertungen abgeben. Und das ist hier kaum. Und wenn man die Texte liest, sind die auch alle übervoll des Lobes. Mhm. Selbst die jetzt hier nur 3 Sterne gegeben haben, schreiben gute Sachen. Mhm. Da steht hier auch Needs Oxygen, ja. Mhm. Also man muss ihn wahrscheinlich ein bisschen stehen lassen, das haben wir jetzt schon gemerkt. Und einer schreibt Way Too Young. Aber das ist das Konzept. Der hat das Konzept nicht verstanden. Er sagt trotzdem Persistent Finish und spricht von Raspberries und Cherries. Also ist trotzdem gut. Auch in Way Too Young. Also ich mag das. Mhm. Also auch definitiv. Ich mag es auch, wenn es so ein bisschen fruchtiger ist in der Richtung. Trotzdem trocken. Mhm. Ist aber auch nicht aufdringlich trocken. Ja. Also ich bin ja nicht dafür, wenn man denkt, warum ist das so sauer? Aber das ist gar nicht, weil das sich wirklich schön irgendwie einordnet. Mhm. Ja, und hier eben auch, das schreibt ja hier einer, Heidelbeere, Himbeere, Zwetschge ohne Holz. Mhm. Ja, und das ist in der Tat treffend. Er schreibt auch hier Raspberries with Black Tea. Das könnte auch, passt auch ganz gut. Ja, das leichte, dieser leichte Tannin. Ja, ja. Das erinnert an Tee, ja. Also ist. Du hast ja schon von Teen gesprochen vorhin. Ja. So sieht man ja. Ja. Also, definitiv. Also, Überraschung, würde ich echt sagen. Mhm. Ja. Naja, also, das müssen ja Überraschungen sein, wenn wir dann dauernd diese. Pakete bestellen und da ist nicht mal was Gutes dabei, dann wäre es echt schlimm. Ja gut, kann ja generell gut sein, aber es kann ja nicht unser Geschmack sein. Es gibt ja auch Weine, die sind sicher, die uns halt einfach nicht schmecken dann. Aber daher passt das. Ja. Ich würde, glaube ich, erstmal einen Schluck Wasser nehmen zur Neutralisierung. Ja, müssen wir zur Neutralisierung, denn ich denke, der nächste wird ganz anders sein. Wir wollen jetzt den portugiesischen nehmen, vom Douro, auch wieder eine Gegend mit Tannin, weil es gebirgig ist. Also er wird ganz anders sein. Also da bin ich ziemlich sicher. Das kann ich auch mal ausspülen. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Ach, so ein Schluck Wasser hinterher tut gut, gell? Ja. Gehst du mal wieder ein Glas, dann kann ich immer einschenken. Bitteschön. Also wir springen jetzt von Norditalien nach Nordportugal zum Douro. Das ist ein Fluss in Portugal. Und Farbe ist ja noch tiefroter. Noch tiefroter, ja, genau. Ich sag gleich mal was zum Etikett. Hier, ein Glas erstmal zurück. Mhm. Also ein etwas moderneres Etikett. Weißes Etikett, komplett weiß. Dann sehr moderne Schrift drauf. So ein paar silberne Punkte als Stilelement verwendet. 14% Alkohol. Der wird produziert exklusiv für Wine and Soul. Also scheinbar ist es irgendeine. Wine and Soul ist der Name des Winzers, ist aber ein portugiesischer Winzer. Okay, ich dachte, es wäre noch eine Apfelfirma. Darum dachte ich. Nee. Die haben sich da einen englischen Namen gegeben, weil man halt in Portugal immer schon eigentlich für die Briten produziert hat. Also der. Das ist ganz interessant, darum auch zweisprachig hier einmal. Silvia, also Sandra Taveres, Taveres ist ein typisch portugiesischer Name. Also Taveres der Silva sogar, also richtig portugiesisch. Und der Typ, der hier auch abgebildet ist, ich habe ja die Webseite von denen auch verlinkt, heißt nicht Jorge, sondern ich meine Jorge hier gesagt, aber es ist ja Portugiesisch. Jorge Serodio Borges. Also typisch portugiesische Namen, also sie sind einheimisch. Auch wenn du die Leute hier siehst, die sehen halt, also die eine sieht genauso aus, könnte unsere Portugiesisch-Lektorin sein. Also das ist das ist eine relativ neues Weingut. Hier steht auf der Rückseite 49 Jahre altes Weingut. Aber die haben nicht vor 49 Jahren angefangen, sondern das Winzer-Ehepaar hat das Unternehmen 2001 gegründet. Okay, übernommen bestimmt, oder? Aus einem bestimmtes. Ja, die haben vorher offenbar für andere produziert. Hier steht's genau. Die Sandra Tavares hat vorher das elterliche Weingut, war auf dem elterlichen Weingut und er hat für das Haus Nieport war da irgendwie Management und hat nebenbei in seiner Garage offenbar angefangen mit dem Wein. Okay. Schon mit den ersten Jahrgängen gehörten die Garagenweine zu den besten Weinen Portugals. Okay. Der Weinberg ist 70 Jahre, hast du recht, ist 70 Jahre alt, hier steht's. Und ist bepflanzt mit mehr als 30 verschiedenen Rebsorten. Und da haben die halt einen Teil davon übernommen und haben halt angefangen 2001. Also seit 2001 gibt es dieses Wine and Soul. Also die Flasche ist im Jahrgang 2014, wurde 2016 angefüllt. Hat 14% Volumenalkohol. Und ich gucke mal auf die Rückseite an, da sind alle Pflichtangaben drauf, nochmal die Herkunft und der Produzentenname abgebildet. Ein QR-Code ist drauf und ein normaler Barcode. Ich denke, der QR-Code Können wir ja nochmal abfotografieren. Wirst bestimmt zur Homepage oder sowas kommen. und der QR-Code und der Barcode natürlich für den Einzelhandel zum Abscannen. Ja, sehr modernes, also sehr modernes Etikettendesign, würde ich sagen. Merkt man schon, dass da eher. Was kann ich denn hier runterladen? Ich sehe gerade, hier kann man was runterladen. Ein PDF über den Wein. Oh. Genau diesen. Oh, da ausführlichst. Sehr schön. 3 Seiten PDF. Moment. Ja, das ist 3 Seiten PDF. Auf Englisch. Ah, das sind die verschiedenen Jahrgänge. Jetzt habe ich. Mhm. Welche Nummer? 2014 haben wir. Der ist nicht dabei. Mhm, schade. Ja, das ist 2009, 2010, 2011. Oh ja, das sieht, die Homepage ist wirklich sehr nett gemacht. Also es gibt ja teilweise echt dann von. Ja, da ist die genaue Analyse drauf. Mhm, aber leider eben nicht mehr für 2014. Das ist schade. Das haben sie irgendwie noch nicht fortgeführt. Aber wir gucken mal, vielleicht ist er nur ein anderer. Ich nehme mal hier den QR-Code. Das ist mir doch gelacht. Also ich meine, wo kommen wir denn hin? Wenn das ist. Das ist schon sowas Modernes machen, gell? Das muss doch funktionieren. Stimmt, ja. Haben sie nur die Angaben für. Ja. Nee, okay. Da kommt man das nur in die Homepage verlinken. Schade. Nicht genau der. Das ist wirklich. Das finde ich jetzt schade. Also mein Kollege würde sagen, typisch portugiesisch. Okay. Irgendwas anfangen und dann nicht weitermachen. Na ja, gut, der ist Lusitanist, der darf das. Mhm. Der darf schimpfen. Auf seinen Gegenstand sozusagen. So, ich halte mal die Nase rein. Also die Farbe ist. Ja, die Farbe ist klasse. Sehr intensiv rot. Tiefrot. Da kann man vielleicht auch, hier müssten eigentlich auch einiges draufstehen. Vom Geruch her finde ich ihn erstmal nicht sehr überzeugend. Sehr flach. Stimmt, der Geruch ist nicht sehr aussagekräftig. Ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ja, das muss man sagen. Das muss man sagen. Finde ich jetzt auch schade eigentlich. Oh. Und? Sehr intensiv. Sehr intensiv? Da bin ich jetzt also, gespannt. Also vorne raus sehr intensiv. Jetzt gucke ich gerade mal auf den Abgang. Der kommt jetzt so langsam. Ja, ich traue mich ja noch nicht so richtig. Also bilden auch Schnieren, also Hinweis auf Alkohol. Der ist was für ein Steak. Definitiv. Also definitiv. Sehr kräftig. Also sehr kräftig. Heidelbeeren würde ich sagen. Ja. Pflaumen. Schwierig. Ja, auch Pflaumen. Bei Pflaumen. Den anderen, da stand zwar in der Bewertung Pflaume, aber es war meiner Ansicht nach nicht so Pflaumen. Nee, der ist ein bisschen pflaumig. Und dunkle Kirsche, also irgendeine Sauerkirsche-Note ist drin. Okay, die. Nordportugal. Ja. Wo ich wahrscheinlich im September sein werde. Also auch im zweiten Schluck? Der muss noch ein bisschen oxidieren. Aber der ist. Ist ein super Essensbegleiter für intensives Fleischgericht, denke ich auch. Also dann kann man wirklich mit dem Steak kannst du super essen, mit dem Lamm kannst du super essen. Der kommt da ganz gut zurecht. Ja, das ist eigentlich fast das Gegenteil von dem, den wir gerade hatten. Mhm. Aber er schmeckt auch nicht holzig. Also ich finde, der ist auch sehr fruchtig. Das ist schon eigentlich ein sehr positives Zeichen. Also finde ich auch, das hat was. Mal gleich bewerten. Ja, also ich würde dem auch wieder 4 Sterne geben. Also der kommt gut. 26,95 hier. Okay. Ich muss mal kurz Vivino mal reingucken. Was bei Vivino, sag ich ja. Was die so uns sagen. Da ist er. Ja, 26,95. Was sagen sie zu dem? Auch wieder 2% der Top-Weine der Welt. Steht hier zumindest. Und was schreiben sie hier? Dark and Dense. Ja, definitiv. Der ist super dunkel. Full of Pepper. Finde ich jetzt gar nicht. Nee, finde ich Pfeffer nicht. Ist da jetzt nicht drin. Der ist nicht pfeffrig. Mhm. Mhm. würde das nicht als Pfeffer definieren. Nee, das ist nicht eher, Pfeffer. Das ist Sauerkirsche, was da, ja, was da rauskommt. Das ist so ein bisschen dieser herbe Geschmack, aber es ist nicht pfeffrig. Ja. Aber gut, ich finde auch, der ist sein Geld wert. Also mhm. Auch gut. Hm. Doch, der hat was. Also jetzt, wenn man noch mal ein bisschen liften lässt, wird er auch besser. Ja. 2014, sagst du? Ja. Mhm. Genau, was ich gesagt habe hier. Raspberries, Black Cherries and Plums. Genau das, was ich beschrieben habe. Mhm. Long Finish, das stimmt. Also, naja, es geht. Ich finde, der andere war im Hals länger. Der ist nicht so lang, aber ist trotzdem gut. Mhm. Und hat eine gewisse Frische, ja, definitiv. Mhm. Das hier, ich habe den Vivino-Eintrag auch verlinkt. Mhm. Da steht auch, among 2% of wines in the world, top 2%. Also das glaube ich gern. Und der ist auch wirklich auch super bewertet von den anderen Leuten. Und hier steht sogar, ist sogar ein Summary, aus was es besteht. Also sind verschiedene Rebsorten, portugiesische Rebsorten, einheimische, und zwar Thuringer Nacional, Thuringer Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Tinta Barroca und Tinta Amarela. Also ein Klassiker. Also die ganzen, also praktisch wichtige portugiesische Wein. Weine, hier wird empfohlen zu Nudeln. Mhm. Beef, Pasta, Lamb, Game. Deer, Venison. Ja, das klingt doch gut. Also dann können wir den heute Abend zu unseren Nudeln vertilgen. Vanilla steht hier, finde ich. Finde ich gar nicht. Nee. Null. Nee. Im Eichenfass. Französisches, 20% neu war Wein dazu. Genau. Die Hauptsorten sind eben Thuringer Nacional. Steht hier nochmal Thuringer Franca und Tinta Roriz. Ja, das ist schon klasse. Mhm. Also. Klasse Wein. Also wirklich top, muss man sagen. Oh. Auch wieder bei Vivino kann man oben ein schönes Foto sehen, also auf der Website, ich habe es ja verlinkt, vom Douro-Tal. Erinnert so ein bisschen an den Rhein. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Könnte auch vom Rhein kommen. Oder könnte auch Mosel sein, ne? Diese Moselknicken, die es da gibt. Ja. So ein bisschen. Könnte auch Mosel sein. Mhm. Ja. Ja, schön. Da haben wir wirklich was Gutes entdeckt. Also der hat es auch in sich. Also man muss natürlich sagen, der ist natürlich, wirkt auch alkoholisch auf mich. Also intensiver als der andere, klar. Mhm. Das ist auch eher so, also entweder guter Speisebegleiter, wie du schon sagtest, zu Fleisch, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Sicher auch zu Pasta. Aber es ist auch so ein Wein, den du mal ein Glas vom Kamin trinken kannst. Mhm. Der hat schon diese nötige Schwere. Mhm. Ich glaube, wenn du den pur trinkst, kannst du nicht mehr als 2 Gläser trinken, weil es sind doch sehr, sehr, wir sind sehr träge davon. Mhm. Zum Essen, glaube ich, ist das gut. Kann man das sehr, sehr gut miteinander verbinden. Ja, ich stelle übrigens gerade auch noch fest, das sollte man vielleicht auch noch mal kurz sagen, der wird nicht irgendwie mechanisch ausgepresst, sondern wird mit Füßen getreten. Foot trodden. Okay. Pisa B. Ja, darum, also, darum Käsearoma. Käsearoma. Naja, gut. Käsearoma kam meiner Ansicht nach durch die, das war was bei dem anderen, kam wirklich durch die, wie soll ich sagen, also dadurch, dass man halt, wie soll ich sagen, dass man diese Assoziation halt. Mhm. Ja. So, Valle do Pinhão finde ich jetzt gerade nicht. Ich habe extra in der links nachgeschaut, in der portugiesischen Wikipedia ja. Nachgeschaut, aber ich finde es nicht. Ja, also es gibt zwar einen Fluss, Rio Pinhão, der dann auch in den Douro mündet, aber da kommt es, glaube ich, nicht her. Es kommt dann wirklich vom Douro, sonst könnte es ja nicht das Anbaugebiet sein. Naja, müsste man nochmal genau nachgucken, wo der Ort ist, wo das herkommt. Aber ja, also jedenfalls sehr, sehr zu empfehlen. Mhm. Also ganz toll. Also schmeckt wirklich gut. Ja, der Name Character passt auch. Aber ich glaube, die heißen sehr häufig so bei ihm. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit doch nicht. Nee. Ich dachte, die heißen alle, die Serie heißt so, aber. Die Serie heißt doch Pintas, ne? Pintas, genau. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Serie doch anders heißt. Was natürlich ein bisschen schlimm ist auf dieser Homepage ist, wenn du dir den Text anguckst, da haben sie weißen Hintergrund und dann so eine silbergraue Schrift. Ist natürlich dann nicht sehr schön zu lesen. Also es ist sehr anstrengend, das zu lesen. Ja, und, das stimmt. Aber gut, okay. Ja. Aber auch vernünftige Homepage, das ist ja auch mal ganz wichtig. Nur, dass sie es halt nicht, diese PDFs haben sie halt nicht auf den aktuellen Stand gebracht. Ja, leider. Das ist wirklich schade. Denn unten drunter steht sogar 2015, aber der ist da noch nicht dabei. Mhm. Aber was haben sie denn noch? Presse haben sie auch, ja. Ja, auch bei Contacts ist auch nochmal die Adresse genau. Mhm. Kannst ja mal gucken, ob du vielleicht da in der Nähe bist. Bei Contacts? Geh mal auf Contacts, genau, dann kannst du nämlich auch. Da steht ja sogar Pinhão. Da muss ich vielleicht doch nochmal suchen hier. Ach so, das ist von dem Fluss, ist es ein Nebenflüsschen, was da. Ja, das ist, der Pinhão ist ein Nebenflüsschen. Aber der Ort heißt ja so, das könnte der Ort sein, wo das zusammenfließt. Ja. Muss auch nicht, mal orientieren, wo das in Portugal eigentlich ist. Okay. Gut, das ist also östlich von Porto mal für die, die jetzt gerade keine Karte vor sich haben. Ist das schon Landesinnere? Naja, noch ein Stück. Nee, naja, ja, schon ein bisschen. Ja. Ja, genau. Also das ziemlich genau Landesinnere, genau. Innere. Also östlich von Portugal Richtung Spanien auf der Höhe ist das genau. Mhm. Landesinnere. Ja. Dann habe ich es jetzt endlich auch gefunden. Also Pinhão ist dieser Ort. Und ist ein bisschen der nördlich. Der Ort ist tatsächlich am Douro. Also kann sein, dass da der Pinhão, so viel kann ich auf dieser Karte nicht erkennen, in den Douro fließt. Ich habe die Karte gerade in groß, ja. Aber auf dieser Karte hier ist es am Douro und es steht auch dran. Also genau, der Pinhão fließt in den Douro rein, man sieht es eindeutig. Ja, ja, nur bei dem Ort, das ist ja hier die Gemeinde der Pinhão, wo der Winzer sitzt. Er sitzt ja ein bisschen nördlicher davon, also das ist ja ein bisschen nördlicher. Müsste man jetzt mal auf einer richtigen Atlaskarte das. Ja, mal in OpenStreetMaps mal reingucken. OpenStreetMaps, genau, da haben wir es. Genau. Da haben wir es dann. Guck mal, bei dir im Pocket Earth, glaube ich. Ich glaube, da findest du am schnellsten, oder? Das geht am schnellsten, das stimmt. Ich weiß auch ungefähr, wo ich suchen muss. Da kann man nämlich schon mal dahin zoomen. Also kann man mal kurz empfehlen. Pocket Earth ist so eine Anwendung für Smartphone, für Android und. Nee, leider nur für iOS. Ach, nicht für Android? Nee, leider nicht. Schade. Also weil du das kennst und da du ja Android benutzt, hatte ich gedacht, du seist da. Ich bin ja in allen Welten unterwegs. Ach so. Verstehe. So, jetzt muss ich das nochmal suchen. Dann kann man hier eben auch in die Suche reingehen. Dann kann ich hier Pinhão schon mal eingeben. Da habe ich schon mal den Fluss gefunden. Jo, da ist er. Und der muss dann irgendwo in den Douro fließen. Und da heißt die Stadt auch direkt an der Mündung, heißt Pinhão. Ja, das ist einfach in Portugal. Immer so, wie man denkt. Da gibt es sogar eine Bahnstation, aber ich bin ja in Portugal dann ich bin ja zweimal in Portugal dieses Jahr, beim ersten Aufenthalt mit dem Mietwagen unterwegs, ob ich da so weit nach Norden fahren will, weiß ich nicht. Vor allen Dingen im Dezember machen wir halt dann Exkursion mit Studenten. Und da sind wir eh in Nordportugal, also dann könnte ich das, dann wären wir sowieso dort. Ja, sieht sehr nett aus da. Ja, wenn man sich das bei OpenStreetMap anschaut. Also wirklich Nordportugal im Hinterland. Also tatsächlich auch eine Gegend, die von Waldbränden leider heimgesucht wird regelmäßig. Mhm. Und deshalb wäre nochmal die Frage, wie sieht es mit dem Kork aus? Ja, generell schlecht. Ne? Ja, alles abgefackelt. Achso, du hast den Korken schon mal angeschaut. Der ist hier, genau, Entschuldigung. Der Korken von dieser Flasche hat mich sehr überrascht, denn du hast vorne und hinten hast du eine Echtkorkscheibe und in der Mitte hast du Presskork. Also praktisch Korkreste, die dann zusammengepresst worden sind und dann eine Deckschicht bekommen. Mhm. Man hat das auch gemerkt beim Ziehen des Korkens, dass die Deckschicht ist sehr dünn gewesen und leicht zu brechen und durch diesen Presskork ist natürlich sehr, sehr hart, weil er so hart zusammengepresst ist. Das merkt man halt beim Öffnen oder beim Reindrehen ganz gut. Mhm. Ja. Ja, schade, aber gut. Das ist halt so. Ja. Ja. Also. Toller Wein. Werde ich mir merken. Und wenn es irgendwie geht, versuche ich da vorbeizukommen. Ja. Muss ja dann auch nicht der Wein sein. Kann auch vielleicht einen anderen machen. Genau. Ja. Gut, jetzt nochmal ausspülen, zwischenspülen, Wundspülen. Genau, zwischenspülen. Weil das ist, glaube ich, das nächste wird. Wissen wir gar nicht, ob wir uns hier einlassen. Ja? Na, da wissen wir noch gar nichts. Das ist ja auch nicht aus unseren Paketen. Ein bisschen mit Überraschung, ja. Muss ja auch sein. Bisschen Action, nicht Action, mhm. Action hier. Na, auf Deutsch sagt man Action. Jetzt kommen wir. Ja. Jetzt kommen wir nach Israel. Tja, dann gieß mal ein. Gieß mal ein, ja. Mal gucken, was da. Oh, der ist ja noch dunkler. Ja, und der ist. Also, der kommt, das kann ich ja schon mal, so viel sei schon mal verraten. Mhm. Der kommt von den Golanhöhen. Den Jahrgang habe ich jetzt gerade nicht. Auf dem 2014. 2014, von den Golanhöhen. Und ist eine, das kommt auch noch dazu, eine Mischung, ein Cuvée. Der verschiedenen dort wachsenden Weine. Mhm. Das muss ich gerade mal nachgucken. Ich hatte das vorhin offen. Und leider nicht mehr, glaube ich, oder? Das ist noch der andere. Wo ist es hin? Also es steht auch auf der Flasche extra, es steht also einiges auf Hebräisch drauf, was wir dann auch gleich noch verraten werden, was da steht, aber vor allen Dingen steht dann auf Deutsch drauf. Genau. Wein aus überreifen Weintrauben. Apfeldatum 28.11.2016. Mhm. Und der wurde halt importiert über eine Weinlogistikfirma. Und wie gesagt, das ganze Etikett ist komplett hebräisch. Also man kann da als Europäer quasi bis auf Magma und 2014 quasi nichts lesen. Genau. Magma ist die Serie der Weine dieser Firma. So viel konnten wir herausfinden. Aber es gibt natürlich auch Google Translate und das hat uns hier sehr geholfen. Also erstmal besteht der aus Cabernet Sauvignon und Merlot. Ja. Das ist jetzt keine ungewöhnliche Paarung, muss man einfach sagen. Nee, ist keine ungewöhnliche Paarung. Ist relativ gängig. Und es ist, Google Translate hat da das einzige Mal richtig versagt. Da hat es nämlich Cabernet Sauvignon und Marlène rausgemacht. Aber was muss Merlot heißen? So, ich kann ja kurz, ich muss das ja jetzt nicht vorlesen. Also das Besondere ist halt, dass es hier Basaltgestein ist in den Golanhöhen. Und das so heißt er auch, denn er heißt Basilet HaGolan, also Basalt des, also Golan-Basalt sozusagen. Golan-Basalt. Und das führt natürlich zu dem besonderen Geschmack. Wir hatten schon mal über Basalt gesprochen. Mhm. Ja, das speichert die Wärme sehr gut. Das ist natürlich für die Weinproduktion sehr, sehr schön. Und das hat hier Und dann wahrscheinlich auch entsprechenden Charakter. Wird ohne Filterung abgefüllt in Eichenfässer und lagert dort 8 Monate. Ja. Farbe ist wirklich total super tiefrot. Riechen tut er. Ich finde, das Merlot kommt raus. Das Merlot kommt raus. Aber der Cabernet. Es hat aber einen schönen Geruch. So ein bisschen blumig, das ist angenehm. Also ich würde das. Wie man es so sagt. Oh, sehr leicht. Ja, erstaunlich leicht. Also für die zwei. Für die zwei Sorten. Eigentlich ist ja Merlot auch jetzt kein leichter Vertreter und der Sauvignon ja sowieso nicht. Aber der ist so sehr, sehr leicht. Aber das, was hier steht, das sind auf der Internetseite, die wir verlinkt haben. Also Basilette Hagolan, The Secret is in the Soil. Da steht eben auch nochmal. Showing a slightly gentler character than Basilette Hagolans other reds. Also es ist tatsächlich gentle, finde ich, das ist gut, ja. Passt. Magma reveals a delightful blend of fresh blackberries. Finde ich, passt. Light Oak. Und pleasing mouthfeel. Ja, also sehr, sehr angenehm. Und gerade wenn er auch ein bisschen frischer ist, wird ja auch empfohlen. Klasse. Ist wirklich sehr 15% Alkohol. Denkt man gar nicht. Also der ist so leicht. Der ist so leicht. Also ich denke, dass der so alkoholisch ist. Ja. Also bin etwas überrascht. Ja. Also bin, was heißt etwas überrascht? Bin sehr überrascht, dass der so leicht ist mit diesen zwei Rebsorten drin. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Wein. Also gefällt mir wirklich gut. Im Abgang sehr kurz. Also da hat kurzer Abgang. Kurzer Abgang. Es ist auch eher so ein Wein, den du als Essensbegleiter gut nehmen kannst. Es ist kein Kaminwein. Doch. Findest du? Ich finde, der ist so leicht. Und wenn der noch ein bisschen jetzt oxidiert, dann ist dann dieser Tanningeschmack, der schon da ist, aber nicht sehr ausgeprägt, der wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen neutralisiert, wenn er noch ein bisschen steht. Und dann ist das ein ganz hervorragender Kaminwein, finde ich. Also gerade der. Das Essenbegleiter, finde ich, praktisch ist der Douro am besten geeignet. Der auch, aber das ist auch ein Kaminwein und auch, glaube ich, ein Wein für Käse. Gerade durch diesen fruchtigen Charakter. Ja. Das ist glaube ich, gerade sehr schön. Wir werden auch gleich noch bewerten. Ich merke gerade im Abgang, nach einer Zeit lang, jetzt habe ich ihn mal ein bisschen runterlaufen lassen, kommt doch so eine leichte, scharfe, pfeffrige Note. Ja, es kommt auch eine pfeffrige Note, das denke ich auch. Der ist auch anhaltend. Also ich habe jetzt ja schon vor einiger Zeit einen Schluck genommen. Man merkt ihn noch. Also er ist wirklich auch, er bleibt. Also ich finde, im ersten Augenblick war er im Abgang sehr, sehr kurz, aber dann doch, der bleibt. Das stimmt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also sehr, sehr interessant. Also ganz viele Eigenschaften, die man typischerweise so einem Wein nicht zuordnen kann. Also der ist so ein bisschen rebellisch. Das ist, alle anderen machen es anders. Aber der ist irgendwie, der macht das irgendwie neu. Der macht das irgendwie komplett anders. Ja. Hier ist auch gleich auf der Webseite, die ich ja verlinkt habe, ist gleich auch ein Link zu Google Maps. Da ist auch ein kleiner Kartenausschnitt zu sehen, wo das ist. Und wenn man hier reinklickt, sieht man auch den größeren Zusammenhang. Und dann kann man direkt sehen, wo dieser Ort ist und wo die Basilette Hagolan Winery, also ist ist tatsächlich auf den Golanhöhen. Also Golanhöhen ist ja dieses Grenzgebiet, also in der Nähe vom See Genezareth. Das ist hier sogar noch die Seite, die zum See Genezareth hin ist. Also leicht, das steigt da an. Schöne Landschaft, bin da schon gewesen. Ich bin da um den See Genezareth rumgefahren und dann eben auch praktisch, wenn ich jetzt, wie ich jetzt sehe, mehr oder weniger, denn wir sind da aufgefahren, wir sind an der Wein, wir sind an dem Weingut vorbeigekommen, aber das ist schon lange her, 1986, da gab es das vielleicht noch gar nicht. Und sogar in dem Haus von dem Besitzer, da steht nämlich hier Kitmar Zwi, so heißt er nämlich. Geht bei dir die Homepage? Und? Bei mir kommt nur eine weiße Seite, wenn ich die Homepage aufrufe. Ja, es ging nicht in, das war bei mir auch so, mhm. im Chrome, weil ich ja das U-Matrix benutze. Mhm. Und da waren so viele Spionageseiten, dass er das komplett nicht angezeigt hat. Aber ich habe es dann im Safari, ich habe ja extra auch den Safari-Browser. Wenn ich halt ausspioniert werden will, dann die Seiten darin öffnen. Mhm. Und da geht alles. Okay. Und das ist eigentlich sehr schön. Also wie gesagt, See Genezareth. Ja, und das ist der Berg auf der Seite, auf der anderen Seite von See Genezareth, wo Jesus seine Bergpredigt gehalten hat. Also von daher, da war ich daran erinnert, weil du sagst, es ist rebellisch. Mhm. Und die Bergpredigt ist ja so eine der wenigen Texte, die vom rebellischen Charakter des frühen Christentums übrig geblieben ist. Also frühe Christentum vielleicht nicht, aber Jesus zumindest als Zelot. Als israelischer Freiheitskämpfer. Mhm. Das ist hier übrig geblieben und die Bergpredigt hat auch genau da stattgefunden. Mhm. Das war auch der Grund, warum wir da rumgefahren sind. Und ja, also das, gut, man konnte das alles noch machen zu der Zeit. Also wenn ihr also mal zufällig in Kapernaum seid, kann man da einfach die Straße geradeaus hoch, wo auch sicherlich die Bergpredigt stattgefunden hat. Und dann ist man schon bei dem Weingut. Also, ja. Ich gucke gerade auch mit dem die Homepage an. Das Team, das Weingut. Man sieht auch ganz gut, dass das Wein, also der Berg praktisch im Hintergrund zu sehen ist und die Reben im Vordergrund noch so ein bisschen am Hang liegen. Sehr schön. Ja, hier ist so sind schöne Bilder, also mal von der Landschaft. Sieht man die Berge im Hintergrund. Sie haben ja auch, kann auch so ein bisschen den Wein sehen. Und Cabernet Sauvignon sieht auch sehr, sehr schön aus. Verschiedene Bilder von den Rebsorten. Also das haben sie schön, da ist auch so eine ganze Gallery, da kann man sich die Fotos anschauen. Also falls ihr mal in Israel seid, lohnt sich. Also das Weingut ist 2004 gegründet worden. Zumindest. Ja, also als ich da war, 1986 war davon noch nichts zu sehen. Aber ich kann mich gut an die Landschaft erinnern. Ja, das sieht da tatsächlich so aus. Also klar, das überrascht jetzt auch nicht. Schön ist auch der Spruch, den sie als Leitspruch haben. Ja. Leitspruch haben: Compromises are for relationships, not wine. Genau. Sir Robert Scott Caywood. Ja. Nee, wirklich interessant. Also ich merke so im Abgang nach einer Zeit diese Pfeffernote, die mir so in dem Hals so langsam nach oben steigt. Das ist auch sehr interessant. Ja. Nee. Für das, dass man nichts auf der Flasche lesen konnte, sehr schöne Überraschung. Sehr schön. Die ist wirklich, wirklich klasse. Was beim Gucken, was der Preis eigentlich war, was hast du gesehen? Also wieder war das, also meines Wissens. Guck halt mal, laut Vivino 29,95 der Durchschnittspreis. Ja, ja. Ja, ich glaube, der ist aus dieser meiner random Flaschenkisten, die ich mal geschenkt bekommen habe. Ja, da hast du gute Freunde, wenn du sowas schenkst. Ich weiß gar nicht, wer mir das geschenkt hat. Aber Der hört uns jetzt und denkt, oh. Ja, genau, denkt er, weiß er es nicht mehr, Mensch. Da macht man ihm solche schönen Geschenke und dann wird das einfach hier so. Ja, das ist ja, ich probiere mal meine Freunde immer drauf zu erziehen, dass sie mir keinen Wein schenken, weil darum habe ich ja diese Kiste auch, weil zu 95% geht es immer schief und darum probiere ich einfach zu sagen, nee, kauft einfach keinen Wein und konsumiert bei mir Wein gerne. Ich sage euch auch, wo ihr den kaufen könnt, das ist alles gar kein Problem, aber andersrum ist immer sehr schwierig. Gerade da ich ja sehr, sehr national verbunden bin mit Wein, ist das dann doppelt so schwierig, wenn ich dann noch ausländischen Wein kriege. Naja. Obwohl ich ihn ja, also ich trinke ihn ja gerne, das ist ja nicht das Problem, aber ich bin halt ich habe jetzt hier diesem Sir Robert Scott Scalewood hinterher gegoogelt und ja. Man findet von dem immer nur diesen Spruch. Vielleicht gibt es den gar nicht. Also alle Links sind genau dieser Spruch. Warum auch immer. Tja. Aber der Spruch ist gut. Ja, also bei den Beziehungen kann man Kompromisse machen, muss man Kompromisse machen, sonst hat man die Beziehung nicht mehr. Das sagt jeder Richtige. Ja. Beim Wein ist das nicht gut mit den Kompromissen. Ja. Das muss man irgendwie ein bisschen was dazu tun. Ja. Ein bisschen schwenken. Ja. Aber er hat schon ein tolles, also das, dieser blumige Geruch ist schon schön. Was dieser, der ist ja importiert worden durch so einen Weinlogistiker. Mhm. Ich guck mal, was, auf was der sich so spezialisiert hat oder ob der alles hat oder ob der vielleicht speziell Weine aus. Ich muss den noch bewerten. Erzähl du den Leuten mal was, ich mach mal gerade in aller Ruhe eine Bewertung. Aha. Wenn ich aha, du musst den Leuten schon was erzählen. Ja, ich gucke gerade mal auf diesen. Ich gucke jetzt gerade mal auf diese. Dabei, ja. Wenn dir nichts passiert. ich gucke gerade mal, wo der Importeur, was der so macht. Der importiert natürlich logischerweise Wein, klar. Die Frage ist, ob der hier eine bestimmte Richtung also macht oder ob der, weiß nicht, kann ja sein, dass es ein explosiver Importeur für israelische Weine ist, wie wir ja letztens einen gesehen haben, der für türkische Weine nur importiert. Genau. Aber der sieht aus, als ob der mehr macht. Das ist einer der großen wohl. Okay. Mhm. Naja, also die Homepage sagt leider relativ wenig über den Logistiker aus. Mhm. Ja, ich frage mich, warum dieser Hinweis drauf ist, auf dieser Flasche, Wein aus überreifen Weintrauben. Ich dachte aber als erstes, als wir das gelesen haben, dass es vielleicht ein edelsüßer Wein ist. Also nee. Dass der quasi eine Auslese ist, aber ist er nicht. Mhm. Warum müssen wir das draufschreiben? Hast du das mal Ja, ich habe hier nachgeschaut unter überreifen überreifen Wein, da gibt es bei Weinkenner entsprechende Hinweise. Das ist aber auch genau das, was wir auch schon kennen aus der Auslese, Beerenauslese, edelsüße Auslesen. Das sind eben solche Weine. Und da ist eben, der ist extraktreicher. Und die Zuckerbilanz ist negativ, weil der Zucker zum Teil veratmet wird, wie hier steht. Also mehr wird veratmet als neu gebildet, aber der Wasseranteil geht zurück. Das heißt, die Zuckerkonzentration steigt dann trotzdem, weil halt weniger Wasser drin ist. Und was mich wundert, wenn es Trauben sind, die länger praktisch gehangen haben, kann es ja eigentlich nur die Sorte sein, Cabernet Sauvignon. War ein Melo länger hängen zu lassen, als Spätlese, glaube ich, oder als Auslese oder noch später, ist, glaube ich, nicht sehr üblich. Vielleicht ist es aber in Israel, macht man das ja. Also ich kenne das ja nur aus der deutschen Produktion. Das naja, der Punkt ist ja auch das Verhältnis von Glucose zu Fructose. Ja, klar. Die Fructose bleibt ja erhalten und die Glucose wird durch diesen Pilz, Botrytis-Pilz abgebaut. Genau, ja. Und dadurch hat er natürlich einen besonderen Charakter. Mhm. Ja, weil der baut nur die Glucose ab und die Fructose bleibt. Ja, das ist also nicht einfach so eine tatsächlich ist dann Süße auch weg, aber dadurch, dass das Wasser weggeht, wird das natürlich danach wieder süßer. Klar. Also, wundert mich, also ist durch und durch interessant, weil da so die reine Lehre, die man so denkt zu kennen, einfach nicht passt. Ja, und wenn hier tatsächlich ein bisschen Luft dran kommt, ist der nochmal wirklich angenehmer und fruchtiger. Ja, ich habe den zwar, ich nehme auch vielleicht mal einen zweiten Schluck nochmal, um nochmal zu prüfen. Ich glaube auch, etwas Wärme tut ihm gut. Mhm. Also natürlich jetzt wird jetzt ein bisschen wärmer hier, eine Zeit lang hier steht. Wenn man sich drauf konzentriert, hat er am Anfang eine Süße. Ja, ja. Die also auch. Ja, die Fructose-Süße ist ja nicht so aufdringlich wie die Glucose-Süße. Oh, das ist ja. Und nach wie vor, jetzt läuft wieder runter, das merke ich so ein bisschen, dieses Pfeffrige. Ja, das Pfeffrige kommt zum Schluss. Das ist eigentlich sehr schön. Du hast da hier auf jeden Fall schon mal zwei deutlich unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Einmal das Fruchtige, relativ früh, und dann eben letztlich dieses Pfeffrige. Ja. Also schon interessant. Weißt du übrigens, wie man das erfunden hat mit dem überreifen Wein? Wie das entstanden ist? Also ganz früher hat man halt den Wein früh geerntet, denn man hat immer Angst davon, dass er dann verfault. Und wenn er verfault ist, dann hat man die verfaulten Beeren weggeworfen. Und jetzt gab es aber in Ungarn, in Tokaj, wo der Tokaj ja herkommt, da konnte man nicht ernten wegen der Türkenkriege. Da waren die Türken da, musste gekämpft werden, hat man den Wein hängen lassen, weil es so ums nackte Leben ging. Na, dann waren die Türken weg oder wie auch immer. Und dann hat man die spät noch geerntet, weil man ja doch den Wein noch haben wollte. Waren dann alle schon angefault. Und hat man festgestellt, Mensch, das schmeckt ja eigentlich ganz gut. Und dann, seitdem hat man dann verfaulten Wein hergestellt. Und ganz bekannt natürlich in Südfrankreich, der Sauternes. Der Sauternes ist ja Weißwein, aber der wird eben auch mit Edelfäule gemacht, was dann teilweise auch dazu führt, dass der nicht schmeckt. Da muss man halt, deshalb wird er auch eigentlich nur in kleinen Flaschen verkauft, weil es immer sein kann, dass da welcher dabei ist, der nicht schmeckt. Und das ist auch sehr teuer. Der Sauternes. Das klingelt. Du kannst dich ja mal kümmern, wenn ich hier weiter erzähle. Ja. Und der Sauternes ist dann eben so ein edelsüßer Wein, der eben nur entstehen kann durch diese Edelfäule. Und ist halt auch sehr, sehr bekannt und eben auch doch eher teuer. Also, ja. Und angeblich, wenn man den nicht als Süßwein herstellt, dort den Wein, der in der Gegend von Sauternes angebaut wird, also in der Nähe von Bordeaux, dann soll der auch nicht schmecken. Das sei wohl auch der Grund dafür gewesen, dass man auf Süßweine umgestiegen ist, weil irgendwie der normale nicht so richtig. Ja, da gab es anderswo bessere. Naja, gut, man muss natürlich irgendwann sehen, dass man was macht. Ne? Was anders ist als die Konkurrenz, damit man seine Sachen verkaufen kann. Ja. Ja, wir sind ja eigentlich durch. Eigentlich sind wir durch, genau. Ja. Ja, wirklich summa summarum, drei Entdeckungen. Drei Entdeckungen, muss man wirklich sagen. Und immerhin habe ich die Wishlist-Funktion entdeckt, weil ich davon welchen haben will. Also das ist wirklich klasse. Sehr gut. Ja. Dann verabschieden wir uns. Genau. Und ja. Dankeschön und bis bald. Bis bald. Tschüss.